Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt verwöhnte Kinder. Und ich möchte mit euch reden, die ihr vielleicht verwöhnte Kinder habt. Also erzählt mir von euren verwöhnten Kindern, von euren schwierigen Kindern, vielleicht von euren bösen Kindern oder Kinder, die sogar zu euch aggressiv sind. Erzählt mir von euren Muttersöhnchen. Oder es gibt ja auch, Mutter-Töchterchen oder wie man das ausdrücken soll. Also rundherum schwierige Kinder, problematische Kinder oder eben auch über Kinder, die nach Stech und Faden verwöhnt wurden von euch und auch dieses Einfordern, weiter verwöhnt zu werden. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich würde auch gerne mit Kindern reden, die von sich aus sagen, ich bin schwierig, ich bin verwöhnt, ich bin das Prinzesschen in der Familie und das ist auch richtig so. Naja, und so weiter. 0800 5678 111. Die Sabine ist die erste heute Nacht und die ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sabine. Hallo, es wird mir eigentlich schwer, aber ich habe ein verwöhntes Kind. Du hast ein verwöhntes Kind. Wie alt ist das Kind? 10 Jahre alt. Inwiefern ist es verwöhnt? Ich habe ihn so verwöhnt, dass ich nicht mehr mit ihm klargekommen bin. Ein Junge? Ja. Mhm. Und auch, dass er zurzeit nicht mehr bei mir lebt, aus diesem Grund. So sehr ist es eskaliert? Ja, dass ich das Jugendamt um Hilfe bitten musste, um mir zu sagen, helf mir bei der Erziehung dieses Kindes. Mal eins nach dem anderen. Wie hast du deinen Sohn verwöhnt, dein Kind? Wir haben viel durch im Leben und ich habe immer gedacht, mit Liebe, Aufmerksamkeit, Geschenken mache ich das wieder gut an ihm. Warst du alleinerziehend? Ja. Ja. Was hast du ihm alles so geschenkt? Wenn er gesagt hat zwischendurch, er möchte ein Auto, er möchte was Süßes oder er möchte dahin und oder wir unternehmen das. Ich habe mit allen Dingen verwöhnt. Mhm. Oder wenn ich gesagt habe, Christoph, du machst das jetzt und er hat es nicht gemacht, dann habe ich es abgetan. Na gut, dann eben nicht und habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Also ist das so ein klassischer Fall, wo man sagen würde, sie, die Mutter, hat ihm allen Willen gelassen. Ja. Und er hat alles, und sie hat alles gemacht, was der Junge wollte. Ja. Der Junge, auch der kleine Junge musste nur mit dem Finger schnippen und du warst schon da. Hm. Du hast ihm nie eine Grenze gezeigt, ihn nie in Schranken gewiesen und so weiter. Ja. Und jetzt ist er nicht mehr bei dir. Wie ging es denn dann, wie eskalierte es denn dann zum Schluss? Er hat geklaut, er fing an mit Schuleschwänzen mit 8 Jahren und ich bin zum Jugendamt gegangen, habe gesagt, helft mir. Das Jugendamt hat aber gesagt, ach, das ist nicht schlimm, das wird. Dann sind wir in einen anderen Stadtteil gezogen, weil das soziale Umfeld dort auch nicht gegeben war, dass er wieder in einen anderen Freundeskreis, aber es hat letztendlich nichts genutzt. Mhm. Wann war der Punkt gekommen, als du dachtest, es wächst mir jetzt über den Kopf, ich kann nicht mehr? Indem er die Hand mir gegenüber erhoben hat auf der Straße. Der kleine 10-jährige Junge? Ja, und ich bin umgekippt hinterher. Also er hat dir eine gescheuert? Ja. Ins Gesicht? Ja. Ja, auf dem Schenkel, aber es war trotzdem schon die Geste. Also so heftig, dass du sogar umgekippt bist auf der Straße? Ja. Mhm. Und ich habe eigentlich versucht, meine Kinder, ich habe ja noch eine 16-jährige Tochter, eigentlich ohne Gewalt zu erziehen. Ne? Mhm. Es gibt noch ein Kind und bei dem Kind hat es funktioniert, bei der Tochter. Ja. Die Erziehung. Ja, mhm. Doch. Es hat dieser kleine Junge, der kleine Christoph von 10 Jahren, seine Mutter geschlagen auf offener Straße. Ja. Und dann hast du gesagt, jetzt ist Schluss, ich muss zum Jugendamt gehen, es muss was geschehen. Ja, wir waren vorher, aber ich bin dann ins Krankenhaus oft nach diesem Zusammenbruch gekommen, habe den Kindernotdienst angerufen, weil ich ja nicht wusste, wohin mit dem Kind. Mhm. Und dann ging der Stein ins Rollen los, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Wo ist er jetzt? Er ist in einem Kinderheim? Nein, er lebt bei meiner Schwester. Mhm. Hast du Kontakt noch zu ihm? Ja. Ich habe ihn auch lieb. Es ist mein Kind und er führt mir auch. Aber er hat sich jetzt in der kurzen Zeit, in den 4 Wochen schon eine positive Entwicklung wieder zu merken. Das heißt, die Schwester nimmt ihn ein bisschen härter ran? Ja, und mein Schwager auch. Der Schwager auch. Mhm. Und die haben auch 2 eigene Kinder, Zwillinge von 3 Jahren und zu denen ist er wie ein großer Bruder. Es klappt. Mhm. Wie viele Wochen insgesamt ist er jetzt bei deiner Schwester schon? 4 Wochen. 4 Wochen. Mhm. Bloß unser ganzes Familienleben war ja gestört. Zwischen meinen beiden Kindern hat das nicht funktioniert. Mhm. Ich stand zwischen den Fronten. Ich wusste oft nicht, was mache ich jetzt? Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dir jetzt, nachdem das so passiert ist und zu so einem traurigen Höhepunkt sich entwickelt hat, auch Vorwürfe machst, ne? Ja. Mhm. Weil ich ihn ja lieb habe. Mhm. Aber zu viel Liebe ist eben auch falsch, ne? Das ist vielleicht, was man daraus erlernen kann, was du gerade erzählt hast. Ja. Dass man eben, auch wenn es dem Kind im ersten Moment gefällt, eben, dass man nicht alles das tun darf, was ein Kind möchte. Hast du dich denn bei der Tochter, die nun 16 Jahre alt ist, anders verhalten in der Erziehung? Ein bisschen, ja, ja, das schon. Ich war strenger. Und, mhm, und in dem Alter war sie noch lenkbar. Wenn ich in dem Alter zu ihr was gesagt habe, mhm, Saskia, ey, komm so nicht, dann hat das geklappt. Mhm. Und bei ihm, wenn ich gesagt habe, Christoph, es macht mir nicht, oder er hat getan, als wenn ihn das nicht interessiert. Mhm. Man hat ja jede Verhaltensweise immer ihren Ursprung irgendwo. Und du hast gerade am Anfang so eine Bemerkung schon gemacht, ihr habt viel durchgemacht. Ja. Magst du vielleicht ein paar Sätze sagen, wie diese Verhaltensweise von deiner Seite aus entstanden ist, ihm alles allen Willen zu lassen? Ja, ich bin auch sehr krank und er war vom 8 Monate an in regelmäßigen Abständen von mir getrennt, in Pflegefamilien, weil ich ja immer im Krankenhaus musste und ich denke, und weil er ein sehr mutterbezogenes, mhm, Kind war, die ersten Jahre, mhm, denke ich mal, hat ihm das auch ganz schön geschadet. Mhm. Und dann waren wir auch mal eine Zeit lang in einem Frauenhaus und dort war die Aggressivität unter den Leuten auch sehr groß und ich denke mal, er wird dort einen Teil mitgekriegt haben. Kann das sein, dass du, weil du ein schlechtes Gewissen hast, hattest ihm gegenüber damals, als er so klein war, dieses schlechte Gewissen dadurch es wieder gut machen wolltest, indem du ihm dann alle möglichen Dinge ermöglicht hast. Hm. Kann das sein? Ja. Mhm. Ich habe nämlich auch als Erzieherin gearbeitet und auf anderen Kindern konnte ich gut aufpassen. Das hat, mhm, geklappt und bei meinem eigenen Kind leider nicht. Mhm. Wo ist denn der Vater von Christoph? Wir haben uns in der Schwangerschaft getrennt, aber ich war diejenige. Mhm. Und habe natürlich danach auch mal ein paar Beziehungen versucht, weil alleine bleiben möchte man auch nicht, mhm, aber es hat auch nicht geklappt. Und warum warst du im Frauenhaus? Weil ich fast in so eine Scheinehe mit Türken so reingestellt bin und, mhm, wie hat die das neben zur Hölle gemacht haben. Ne? Mhm. Aber das habe ich, ich glaube, ich habe dir das mal vor Jahren erzählt. Das weiß ich nur nicht mehr so genau. Ja, aber also mit einem Satz habe ich das bei so viel tausend Gespräche nicht sofort auf dem Schirm. Ja, und aus dieser Sache heraus ist das bei ihm so hängen geblieben. Ja, bei meiner Großen hat sich das schulisch damals bemerkbar gemacht, aber sie hat die Kurve gekriegt. Mhm. So, nun ist es passiert, der Kleine ist ausgerastet, du hast eine Konsequenz gezogen und er ist erstmal bei deiner Schwester. Wie soll es weitergehen? Wir haben gesagt, er soll dort erstmal für ein Jahr leben, so alt als Pflegschaft. 2-mal im Monat am Wochenende werde ich ihn sehen und in den Ferien auch. Mhm. Hast du dir jetzt für den zukünftigen Kontakt etwas vorgenommen? Ja. Nämlich, wie könnte man das beschreiben? Wenn er da ist, dass ich genauso konsequent bin wie meine Schwester. Mhm. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn trotz allem sehr lieb habe und dass ich immer seine Mama sein werde, mhm, egal was ist. Und meinst du, du wirst es schaffen? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich meine, ich habe ihm jetzt so Dinge mitgenommen oder Dinge mit ihm unternommen, da träumen andere Kinder von, mhm, obwohl wir eigentlich immer an einer Existenzminimum gelebt haben. Aber meine Kinder haben es nie bemerkt. Aber genau das ist vielleicht, das war zu viel des Guten, ne? Ja. Mhm. Also Sabine, erstmal ist es ja so in einer einigermaßen ordentlichen Bahn wieder, ne? Dadurch, dass der Junge untergekommen ist bei deiner Schwester. Das hört sich ja schon mal gut an und er muss nicht in einem Heim leben. Hm. Jetzt, und du hast dir etwas vorgenommen und vielleicht renkt sich ja jetzt doch wieder alles ein nach diesem Vorfall vor allen Dingen. Ja, aber für mich ist das auf eine Art, weiß ich, es geht ihm gut. Mhm. Ich habe ihn auch letztens besucht und er war total stolz und dort auch sehr lieb. Auf eine Seite sage ich mir, es ist mein Kind und er fehlt mir. Und für, mhm, mich ist das eine sehr schwere Situation. Ne? Aber vielleicht müsstest du wirklich an dir und deiner Einstellung auch noch etwas tun oder verändern oder daran arbeiten, wenn du es alleine schaffst, vielleicht mit jemandem zusammen, dass du dieses, ich sag mal, auch dieses Standing ihm gegenüber bekommst demnächst, dass es nicht doch wieder umkippt und er das Gefühl kriegt, mit der Alten, ich meine es jetzt nicht böse, mit, mhm, der Alten kann ich es ja machen, kann ich das ja alles machen. Mhm. Na ja, klar, das ist, ich meine, ich habe eine super Family, ne, die stehen, mhm, voll dahinter. Das ist halt das Gute an der ganzen Sache. Ne? Mhm. Ob es meine Mutter ist oder so, die sind ja dort alle in der Nähe. Aber du musst es sein, ne? Du musst dem Jungen etwas Klares vermitteln, sonst funktioniert das nicht. Und wenn du das alleine nicht hinkriegst, solltest du vielleicht da schon für eine Weile mal ein paar Stunden vielleicht professionelle Hilfe suchen. Wenn du Erzieherin bist, wirst du dich auskennen, wie man das macht oder wen man da aufsucht. Ja, ich war jetzt auch beim Jugendamt heute erst. Und die Behörden, die stellen sich in der Sache so quer. Ich habe heute beim Sozialamt fast geheult. Ja, also ich verstehe das nicht. Die rechnen mir Geld an, das eigentlich meinem Kind zusteht. Mhm. Die rechnen mir das voll an und das ist natürlich eine ganz andere Thematik, ist wieder die Behörden. Ja, aber das ist, die hauen einen auch noch Steine im Weg, obwohl es ja für mich zurzeit auch schwierig ist. Mhm. Ne? Gesundheitlich bin ich hier zurzeit auch nicht so gut drauf. Ich war auch erstmal zur Kur. Also ich wünsche dir, dass du das in den Griff bekommst. Und wenn du das Gefühl hast, es nicht alleine in den Griff zu kriegen, dann hol dir Hilfe von außen. Tu's für dich und tu's auch für den Jungen. Von Herzen alles Gute, Sabine. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir auch und herzlichen Glückwunsch nochmal zur tollsten Sendung. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Und mach weiter so, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt verwöhnte Kinder. Wenn ihr verwöhnte Kinder habt, ein verwöhntes Kind zu Hause habt, vielleicht zum richtig kleinen Teufel oder schon gar nicht mehr lustig, ein aggressives Kind, ein böses Kind, dann könnt ihr mich anrufen und mir davon erzählen. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Oder vielleicht sitzt da zu Hause um die Ecke im Nebenzimmer ein Muttersöhnchen und ihr denkt, mein Gott, der Junge muss aus dem Haus, aber er kriegt es nicht gebacken. Oder vielleicht hört oder sieht uns jetzt ein Muttersöhnchen zu und sagt, ja, eigentlich bin ich ein Muttersöhnchen, ich krieg's auch nicht so richtig geregelt. Also ruft mich an, wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt. Zacki! Wer heißt denn hier Zacki? Nicht Zacki, sondern Zacki mit S. Einfach Zacki. Zacki. Das bin ich, ja. Richtig. 33 Jahre alt. Richtig, ja. Und du bist vermutlich ein Vater, oder? Ich bin ein Vater und ich bin alleinerziehender Vater. Mhm. Und hast dich jetzt zu dem Thema hier bei uns gemeldet. Hast du ein verwöhntes Kind? Oder verwöhnst du dein Kind? Oder wie? Folgendes, wir haben schon mal gesprochen vor 5 Jahren zusammen, als ich meine Frau verloren habe. Mhm. Und da hast du mir den Tipp einfach gesagt, Nase hoch, das wird schon alles klappen. Weil ich also damals nicht wusste, was ich mit meiner Tochter, also ich hatte das Problem mit meiner Tochter. Mhm. So, mittlerweile, da ich ja selber früher auch sehr viel verwöhnt worden bin, von meinen Eltern, die sind eben wohlhabend, wollte ich das meinem Kind nicht geben, weil mittlerweile bin ich so weit, dass ich also genau das Gleiche tue, was meine Eltern mit mir gemacht haben. Also ich verwöhne meine Tochter und ich kann ihr nichts abschlagen, weil ich denke, ich kann ihr nicht die Mutter ersetzen. Wie alt ist das Kind? Meine Tochter ist 7 Jahre alt. 7 Jahre. Du hast ja gerade von Sabine gehört, wo es hinführen kann, wenn man ein Kind zu sehr verwöhnt. Ich muss meiner Vorrednerin nur sagen, sie soll sich fremde Hilfe holen. Mhm. Das habe ich also auch gemacht. Mhm. Nur leider habe ich es schon zu spät gemacht, weil es bei mir schon, ich denke mal, so weit ist, dass ich also meiner Tochter fast gar nichts mehr abschlagen kann. Mhm. Also sieht das denn bei dir genauso aus wie das, was Sabine vorhin erzählt hat, dass die Kleine auch nur mit dem Finger schnippen muss und du stehst Gewehr bei Fuß und sagst, okay, kaufen wir, machen wir, gehe ich mit dir hin und so weiter? Nein. Ich habe also, bei mir ist es so, meine Verhältnisse sind anders. Da ich, wie gesagt, alleinerziehender Vater bin, meine Tochter wollte also irgendwann nicht mehr hier in Deutschland leben, weil sie eben dieses Leben in Griechenland mit meinen Eltern, meine Eltern wohnen in Griechenland, weil mein Vater also in Griechenland auch selbstständig ist. Mhm. Und die Arbeit, die mein Vater macht, wo ich also auch Teilhabe der Firma bin, ist eben zwischen Deutschland und Griechenland. Und dann wollte sie also gerne unten bleiben. Und ich habe ihr also diesen Wunsch auch nicht aus den Augen gesehen. Ich habe gesagt, okay, wenn du da bleiben möchtest, bei Opa und Oma, bleiben wir da. Mhm. Dann kam sie auf die Idee, Papa, ich möchte aber nicht im Dorf leben, ich möchte am Strand leben. Mhm. Gut, bauen wir ein Haus am Strand, lebst du am Strand. Ja, aber das ist doch das, was ich sage. Du erfüllst ihr jeden Wunsch. Genau. Ja. Wie gesagt, bei mir ist aber noch der Haken dahinter, dass meine Eltern, die also jetzt, wo meine Tochter bei meinen Eltern wohnt, und ich also meiner Mutter und meinem Vater gesagt habe, pass mal auf, das, was ihr mit mir gemacht habt, macht das nicht mit der Kleinen. Mhm. Das machen die jetzt auch noch. Das machen die auch trotzdem noch jetzt. Die machen das noch schlimmer. Mhm. Deine Tochter lebt aber im Moment wieder bei dir und nicht bei den Großeltern. Nein, meine Tochter lebt bei den Großeltern. Die lebt bei den Großeltern in Griechenland? Ja. Seit wann? Seit ungefähr 2 Jahren jetzt. Ach so, da besteht also gar kein enger Kontakt. Nein, das ist falsch, Domian. Ich sehe meine Tochter, 2 Wochen im Monat bin ich in Griechenland, 2 Wochen im Monat bin ich in Deutschland. Mhm. Aber du hast das Gefühl, es läuft alles irgendwie gravierend falsch. Du hast sie damals verwöhnt und jetzt verwöhnen sie die Großeltern. Nein, ich verwöhne sie immer noch in dem Sinne. Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Du verwöhnst sie immer noch und die Großeltern verwöhnen sie zudem auch noch. Genau, und das nur noch schlimmer. Ich sag mal ein Beispiel. Meine Tochter, die ist letztes Jahr, wo sie 6 Jahre alt geworden ist, hat sie sich zum Beispiel einfach nur ein Fahrrad gewünscht. Na, Papa, ich möchte ein Fahrrad haben und ich möchte mit meinen Freundinnen auf Opas Schiff meinen Geburtstag feiern. Und das habe ich ihr nicht abgeschlagen, weil ich denke mir mal, das ist was ganz Normales. So, dieses Jahr ist sie so weit gekommen, hat sie mir gesagt, pass mal auf, Papa, ich möchte einen Pony haben. Da habe ich mich quergestellt und hat Nein gesagt. Das Endresultat davon ist... Sie hat einen Pony. Ja, sie hat einen. Das hat sie vom Opa gekriegt. So, nun bist du einsichtig und du bist ein Mann von 33 Jahren. Warum unternimmst du nichts? Du siehst das Dilemma und du weißt aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn man ein Kind zu sehr verwöhnt und du lässt es zu, dass dein Kind so aufwächst. Warum lässt du das zu? Ja, und dieses Problem versuche ich im Moment auch mit einem Psychologen in mir selber zu klären. Das weiß ich nämlich nicht. Warum tue ich das meiner Tochter an? Der eine Grund ist... Denn letztendlich tust du dem Kind ja nichts Gutes, sondern was Schlechtes, ne? Das sage ich auch selber. Ich tue mit meinem Kind, tue ich damit nichts Gutes. Denn ich weiß, wie ich bin. Ich bin mittlerweile so weit, dass also, als ich also 18 geworden bin, oder ich sag mal so, als ich 16 geworden bin, Papa, ich möchte einen Motorradführerschein machen. Damals durften wir diese 80er fahren. Ich habe das bekommen. Mit 18, Papa, ich möchte Autoführerschein machen. Autoführerschein. Papa, ich möchte gerne Mercedes fahren. Was war denn die schlimmste Auswirkung für dich? Du hast es ja am eigenen Leib erfahren. Von dieser so laschen Erziehung, sage ich mal. Was war die schlimmste Auswirkung für dich? Von meinen Eltern für mich? Ich denke mal, das Schlimmste, was ich erlebt habe, ist, dass ich einmal so tief gesunken bin und trotzdem mein Vater, anstatt zu mir zu sagen, komm da selber raus, wieder gekommen ist und gedacht hat, dass man das mit Geld alles regeln könnte. Und es ist wieder bezahlt worden, alles. Und ich war wieder aus dem Schneider raus. Na, ich meine so, lass es uns noch allgemeiner formulieren. Was ist der schlimmste Schaden? Wie würdest du den formulieren, den du davongetragen hast durch diese Erziehung? Also von mir selber, denke ich mal, habe ich keinen Schaden gefahren. Ja, aber dir hat es doch nicht gefallen. Also du kritisierst das doch. Warum kritisierst du das? Nein, warum ich das kritisiere? Weil ich denke mal, man muss im Leben auch auf eigenen Füßen stehen können und sich selber etwas machen können. Also du meinst, dass diese Erziehung bewirkt hat, dass du nicht richtig eigenständig geworden bist? Nein. Ich hänge heute, ich sag mal so, ich wollte damals einen anderen Beruf lernen und ich bin trotzdem bei meinem Vater in die Firma gegangen. Und ich denke mir mal, auch heute bin ich irgendwie noch abhängig davon. Ja, so, das ist natürlich eine Einsicht, die du jetzt schnell mit reinretten musst in die Erziehung zu deinem Kind gegenüber. Ja. Ne? Und du musst eine Konsequenz ziehen, du musst irgendetwas tun. Dorian, das ist aber eben, das Problem ist bei mir jetzt da, dass erstmal meine Tochter, wenn sie, ich habe sie also wie gesagt wieder hier hingeholt, habe gesagt, nee, pass auf, schön und gut, was wir gemacht haben, ich habe die im Mai aus Griechenland zurückgeholt nach Deutschland, wollte die hier einschulen und habe die jeden Tag knatschen hören. Und irgendwie tut das einem Vater weh. Also ich sag mal so, es hat schon gereicht, dass ihre Mutter verloren hat. Ja gut, und aber jetzt reden wir so im Kreis. Jetzt kommst du wieder mit Entschuldigungen an und so weiter. Dann muss die Kleine halt mal knatschen, bis sie kapiert, dass das Knatschen keine Wirkung erzielt. Bisher hat sie ja die Erfahrung gemacht, wenn ich knatsche, dann macht der Papa genau das, was ich will. Aber du bist jetzt in psychologischer Behandlung, das habe ich gerade rausgehört. Das stimmt. Ne, um für dich rauszukriegen, warum du so mit deiner Tochter umgehst. Ja, ich war ja auch mit dem Kind schon beim Kinderpsychologen. Und der Kinderpsychologe hat zu mir gesagt, ich würde ihr damit auf keinen Fall einen Gefallen tun. So, jetzt hoffe ich, dass du eine Konsequenz aus dem ziehst, was du gemeinsam mit dem Psychologen da erarbeitest und dann auch durchgreifst und handelst. Im Sinne des Kindes, für dich und auch für das Kind dann. Ja, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich dir von Herzen, mein Lieber. Also das wünsche ich mir vor allen Dingen, weil ich sehe, also dass wenn ich so weitermache, wird die Kleine irgendwann ich denke mir mal, wie die vordere Rednerin gesagt hat, auf eine schiefe Bahn kommen. Also, es darf nicht so weitergehen. Ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen vor allen Dingen. Okay, danke. Tschüss, Saki. Ich wünsche dir auch nochmal nachträglich alles Gute zur 1000. Sendung. Danke. Und ich hätte da noch ein Anliegen. Und zwar, du hattest vor ein paar Wochen oder vor 2 Wochen einen LKW-Fahrer, der da ganz mies über Rot und sowas fährt. Ja. So, wir sind selber Spediteure. Ich wünsche diesen Menschen, dass wir dem nicht nur die Fahrerlaubnis wegnehmen, wie du es gesagt hast, sondern der soll sein Leben lang nie wieder eine Fahrerlaubnis erteilt kriegen. Das würde ich genauso unterschreiben auch. Denn meine Frau ist an so einem Unfall verstorben. Obwohl ich selber, wie gesagt, wir selber Spediteure sind. Das ist noch ein ganz anderes Thema, aber das ist schön und gut, dass du das so gesagt hast, als Rückmeldung auch zu dem Anrufer von der damaligen Sendung. Weil ich höre die Sendung, wie gesagt, jeden Tag. Ja, okay, sag ich. Ich danke. Tschüss. Gut, tschüss, schön. Marcel, 21 Jahre alt. Verwöhnt. Hallo, verwöhnte Kinder heißt das. Ja. Bist du eins? Ja. Du bist ein verwöhntes Kind. Gewesen, mehr oder weniger. Ich habe vor einigen Jahren Schwierigkeiten gehabt, auf eigenen Beinen zu stehen. Was heißt denn vor einigen Jahren? Jetzt bist du 21? Jetzt bin ich 21. Ich bin vor knapp 8 Jahren nach Indonesien gezogen. Vor 8 Jahren nach Indonesien? Ja. Warum? Durch die Beschäftigung meines Vaters. Ach so. Mhm. Und dort unten ist es halt ebenso üblich, dass man Angestellte hat im Haus. Hausmädchen, Fahrer, Gärtner, also ein Kram. Ist aber ganz natürlich da unten. Und es ist ja so, dass wenn man sowas zu Hause hat, das doch relativ einfach dazu oder relativ leicht dazu verleitet, dass man gewisse Dinge einfach so schleifen lässt. Zum Beispiel, man kommt aus der Schule, man übertrieben jetzt schmeißt seine Sachen aufs Bett und innerhalb von einer halben Stunde das Ganze gebügelt, gewaschen und hängt wieder im Schrank. Das Dienstmädchen regelt's dann schon? Mehr oder weniger. Wie lange hast du dann unter diesen Umständen, in diesen Lebensverhältnissen in Indonesien gelebt? 8 Jahre. 8 Jahre dann? Ja. Also bis vor kurzem, oder wie? Bis vor kurzem, ja. Ich habe letztes Jahr, 99, bin ich zurückgekommen und habe in Schottland angefangen zu studieren. Wo, in Schottland? Ja. Aha. Und dort ist es eben halt doch ein bisschen anders. Bist aber jetzt im Moment in Deutschland? Ich bin im Moment in Deutschland, auf Semesterferien. Mhm. Ja, also dann bist du acht Jahre quasi verzogen und verwöhnt worden, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Mhm. Und jetzt gab es dann, voriges Jahr in Schottland, ein bitteres Erwachen. Bitteres Erwachen, ja, so kann man es einigermaßen sagen. Wie ist dir das denn so, sag mal so ein paar Beispiele, wo es dir aufgefallen ist? Das fängt damit an, ich meine, gut, die üblichen Erkenntnisse, die man so bekommt, wenn man wenn man anfängt, alleine zu leben, das heißt, selber kochen, selber einkaufen, selber spülen waschen und so weiter, genau, richtig. Ich meine, gut, das kann man zu Hause auch haben, wenn man in Deutschland aufwächst, nur bekommt man das vielleicht doch ein bisschen mehr mit. Also du wusstest gar nicht, wie man einen Teller wäscht und wie man einen Teller wieder einräumt. Gut, ja, schon mehr oder weniger, aber es war schon sehr schwer, sich umzustellen. Und ich gehe bei Möglichkeit, meine Eltern sind noch in Indonesien und bei Möglichkeit gehe ich nochmal zurück. Also ich war Weihnachten wieder da und Ostern wieder da und dann kommt der Schlendrian wieder rein. Was ist denn für dich, also abgesehen von der Organisation eines Haushaltes, was ist für dich das Schwierigste? Kannst du das so benennen? Was ist das Schwierigste? Ich glaube, das Schwierigste ist, dass man nach einer gewissen Zeit davon abhängig wird. Dass man sich gar nicht mehr so drauf einstellt, wie ist es, wenn ich es überhaupt allein machen muss. Machst du deinen Eltern eigentlich Vorwürfe, dass sie dich da nicht ein bisschen auch härter rangenommen haben in der Zeit? Ich glaube, wenn man das mit einem gewissen Fall vergleicht, wir waren vor 2 Jahren bei Bekannten zu Hause, auch in Indonesien, und die haben ihre Kinder dort in Indonesien geboren. Und dort ist es so üblich, dass die Frauen halt eben was anderes machen und dann Kindermädchen engagieren und die Kindermädchen auf die Kinder aufpassen. Und diese Kindermädchen halt eben die Kinder alles machen lassen, was nur irgendwie möglich ist. Und ein Kleiner von 5, 6 Jahren befahl dann mehr oder weniger der Angestellten, ihm die Hausschuhe zu bringen. Also meine Frage war jetzt, ob du deinen Eltern nicht Vorwürfe machst. Ja, das war jetzt so im Vergleich dazwischen. Wenn man genau drüber nachdenkt, Vorwürfe vielleicht nicht, aber vielleicht hätten es doch schon ein bisschen mehr drauf aufpassen sollen. Denn sie haben das ja gesehen. Ne? Sie haben es gesehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du mit ihm mal darüber geredet? Hast du ihnen das gesagt? Ich habe es einmal, jetzt nicht so im Vorwurf gesagt, aber ich habe es mal andeuten lassen, dass ich also unheimliche Schwierigkeiten hätte und warum es mir vorher nicht gesagt haben. Aber dann kam die Antwort zurück, die auch nicht falsch ist. Ich meine, du bist alt genug, du hättest das selber sehen sollen. Naja, aber mit 11 Jahren, und wie alt warst du, 12? Nee, ich meine, das ist ja über die Jahre lang angewachsen. Na gut, aber wenn man als 11-, 12-, 13-Jährige damit konfrontiert wird und daran gewöhnt wird, ist es natürlich sehr schwer, wenn man dann 16, 17 ist, sich per eigener Gedankenleistung da rauszuholen. Ist ja fast unmöglich. Ja. Ja gut, so. Aber es ist eine Herausforderung auch, um Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, wenn man einmal ins kalte Wasser geschmissen wird, muss man auch gucken, dass man da irgendwie selber wieder rauskommt. Also jetzt meinst du, nachdem du in Schottland bist? Ja, das bleibt mir anders übrig. Ja, natürlich, ja. Welche Konsequenzen ziehst du jetzt aus deinem laschen Jugendleben vielleicht auf die Zeit, wenn du mal Kinder hast? Wie willst und wirst du sie erziehen? Ich glaube ein bisschen, also wollen, ob das dann im Endeffekt so wird, ist eine andere Sache. Aber wollen halt eben so, dass wenn ich mal in diese Situation kommen sollte, dass ich nochmal in Indonesien zurückgehe oder Hausangestellte haben sollte, was mir meine Frage stellt, dass ich versuchen möchte, Kinder auf dem Boden zu halten. Hm. Ja, wir müssen ja gar nicht über Indonesien reden. Auch du, wenn du Kinder in Europa hast, in Deutschland, wie würdest du mit denen umgehen? Ja, früh genug versuchen, eigenständig zu sein. Hm. Also auch zu sehen, dass nicht alles geschenkt wird, dass nicht alles in die Hand gedrückt wird. Sondern eigenständig sein, glaube ich. Und kurz halten ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ne? Ja. Ja, kurz halten, aber halt eben auch so, dass noch ein bisschen was kommt. Ich meine, zu kurz halten ist ja auch wieder falsch. Ich meine, dann kann in einem Kind, also ist meine Auffassung jedenfalls, die Auffassung kommen, dass die Eltern vielleicht dann doch nicht so sich um das Kind kümmern möchten. Ja. Aber eine gewisse Kurzhaltung ist mit Sicherheit nicht falsch. Also genau, Schütten mit Geschenken ist genau, vielleicht lieber ein bisschen zu kurz, als zu lasch die ganze Sache laufen lassen. Ja, ja, ja. Ein verwöhntes Kind namens Marcel, das jetzt in Schottland studiert. Was studierst du denn in Schottland? Das ist eine Mischung zwischen Wirtschaftsjura und Management. Warum denn nur gerade in Schottland? Das ist eine lange Geschichte. Ach ja, dann lassen wir die jetzt sein. Alles Gute für deine Zukunft, Marcel. Danke. Tschüss. Dir auch. Sabine, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Domian. Die Leute sagen oft Dominan zu mir. Nein, Domian. Dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Du hast auch zum Thema angerufen, verwöhnte Kinder. Richtig, also mir geht es anders. Ich habe also nicht ein materiell verwöhntes Kind, sondern einfach ein Kind, was mit Liebe verwöhnt ist. Und das Ganze geht mir jetzt ein bisschen ich habe das Gefühl, dass mir das Ganze ein bisschen entgleitet, weil mir mein Sohn halt eben sehr häufig sagt, was ich zu tun habe, sagen wir mal so. Mhm. Ja, mit Liebe, vorhin die erste Anruferin, die erste Sabine, da war das ja auch so eine Sache, das Kind, der Christopher, mit Liebe verwöhnt und dann auch mit materiellen Dingen. Ja. Wie ist es denn, wie alt ist denn dein Kind? Mein Kind ist 8. 8, ein Junge? Ist ein Junge, genau. Ja. Und er wird also materiell sehr von seinem Vater verwöhnt. Wir wohnen also, das heißt, der wohnt halt eben im Süden von Deutschland. Mhm. Und ich, ja, in Köln im Endeffekt. Du bist auch alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend, genau. Und ich bin damals gegangen, als mein Sohn 2,5 war. Und das war vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen. Mhm. Und dann habe ich halt eben versucht, die ganze Liebe, die ich hatte, an meinen Sohn rüberzugehen. Nur jetzt geht es halt eben los, dass er mir Vorschriften macht, sei es mit Partnerschaften oder sei es halt eben Vorschriften, wann ich abends zu Hause sein soll. Ist das wahr? Obwohl er 8 Jahre erst alt ist? Ja. Der sagt der kleine Bengel dir, wann du zu Hause zu sein hast oder welchen Mann du lieben darfst? Es ist bei mir einfach so, dass er mir sagt, du, den mag ich nicht. Mhm. Ja, und ich finde, mir geht es nicht gut, wenn er da ist. Sagen wir mal so. Das sagt er dann? Das sagt er dann, Er sagt, mir geht es nicht gut, wenn du diesen Mann mitbringst. Ganz genau, ja. So formuliert er das auch? So formuliert er das, ja. Also er drückt das dann aus, dass er sagt, du, ich hatte Bauchweh den ganzen Abend oder ich hatte Kopfweh den ganzen Abend. Oder Mami, ich habe mir Sorgen gemacht um dich und so diese Dinge. Aber ganz ausgebufft klingt das. Er ist ziemlich ausgebufft und das ist halt eben meine Angst, dass ich sage, ob er mir entgleitet. Mhm. Ich glaube, er ist ja schon entglitten. Oh. Wenn du mir das erzählst, nur diese beiden Beispiele, von einem 8-jährigen Kind, ist das aber schon hammerhart, Sabine. Mhm. Sag mal noch ein paar Beispiele, wahrscheinlich kommen da noch mehrere Klöpse jetzt. Also er ist zu Hause, ist er total lieb. Er ist halt eben, dass er im Umfeld, sei es, wenn er mit anderen Kindern spielt oder sei es in der Schule oder so, da seine ganze Energie loslässt oder seine Aggression ist zu weit, einfach seine Energie einfach rauslässt. Mhm. Und zu Hause ist er total lieb. Er macht alles, um mir alles recht zu machen. Das ist einfach das, wo ich sage. Also er macht alles, um es dir recht zu machen, aber du machst im Gegenzug auch alles, um es ihm recht zu machen. Zum Teil. Ich habe jetzt halt eben, dass ich sage, ich stelle mit ihm Pläne auf, dass er einfach auch weiß, was er zu tun hat. Und ich sage mir, ich möchte gerne, dass er die Rolle des Kindes behält und er kommt immer mehr in die Rolle meines Partners eigentlich. Mhm. Wie ist das? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Wie verhält er sich außerhalb der Familie, also in der Schule? Er ist nicht richtig aggressiv, sagst du, aber Er möchte halt eben überall diese führende Rolle einnehmen, würde ich mal so sagen. Also die er eigentlich zu Hause auch hat? Oder die er anstrebt. Ne? Die er anstrebt. So. Hat er denn Freunde überhaupt? Er hat Freunde, ja. Aber da ist auch er der Macker wahrscheinlich, oder? Da blicke ich nicht so ganz durch. Es kann sein, ja. Mhm. Wie ist er in der Schule? Ist er ein guter Schüler? Er ist mittelmäßig, ja. Mhm. Und wahrscheinlich Klassensprecher. Soweit sind die noch nicht in der zweiten Klasse. Ach so. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall, er hat seinen Freundeskreis und sagen wir mal, den Freundeskreis, die machen, was er sagt. Mhm. Wenn du mitbekommst, dass er so reagiert auf einen Mann, der dich vielleicht interessiert, wie gehst du denn damit um? Was sagst du ihm denn dann? Sagen wir mal, das Problem ist das, dass ich mich dann zu sehr wahrscheinlich auf mein Kind einstelle. Mhm. Das heißt also, du sagst ihm nicht, mein lieber Kleiner, das ist jetzt meine Sache. Nein. Und ich habe jetzt mich in diesen Mann verliebt und möchte gerne mit dem was zu tun haben. Da hältst du dich bitte jetzt mal raus. Ich habe dich nach wie vor lieb, aber das ist ein Teil meines Lebens. Damit hast du nichts zu tun. Das sagst du ihm nicht. Ja, und das ist das halt eben, wo er dann kommt und sagt, du hast mich nicht mehr lieb. Er sitzt dann abends im Bett und macht einen auf total, ja, sentimental oder ich weiß nicht, dass er einfach da sitzt und sagt, ich glaube, du hast mich jetzt gar nicht mehr lieb. Also immer wenn, was weiß ich, jemand mal mitkommt, ich meine, so viele waren noch nicht da, aber die Partner, die halt eben hier waren, wenn er merkt, es wurde was Festeres oder was Ernsthafteres, macht er mir Vorwürfe und sagt, du hast mich gar nicht mehr lieb. Und wenn er das dann sagt, wie ist deine Antwort darauf? Ja, dann geht es mir nicht so gut und ich blocke die Partnerschaften ab. Fatal, was du da machst, Sabine. Ehrlich? Ja, das fragst du noch? Du reitest dich und den Jungen in eine ganz schlimme Misere, glaube ich. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob du das alleine überhaupt noch kannst. Das ist genau so ein Ding wie mit der Sabine, mit der ersten Sabine. Du musst ihm, du musst ihn in seine Grenzen verweisen und ihm dennoch mitteilen, dass du ihn ungeheuer lieb hast. Aber er muss auch Respekt vor deinem Leben haben. Und du musst auch ihn ignorieren lernen. Wenn er sagt, mir geht es schlecht, ich habe Bauchweh oder so, wenn du mit dem und dem Mann weggehst, dann musst du sagen, okay, dann hab Bauchweh. Es ist mein Leben. Es ist schwierig, ja. Wenn du so weitermachst, glaube ich, ist das eine Spirale, die in der ihr euch jetzt befindet, die in ganz übler Weise endet. Für dich und auch für den Jungen. Für den Jungen. Also ich sag mir, ich habe Angst, weil mein Leben habe ich, oder bin ich selbst für verantwortlich, nur ich bin natürlich auch verantwortlich für das Leben von meinem Sohn. So ist das. Und ich glaube, du tust dem Jungen wirklich nichts Gutes, wenn du jetzt auf diese Art und Weise ihm immer wieder nachgibst und ihn quasi mit 8 Jahren zu einem kleinen Tyrannen machst. Mhm. Es gibt ein so ungeheuer bitteres Erwachen irgendwann für den... Das heißt mit anderen Worten, ich soll ihm also sagen, du pass auf, das ist mein Leben und wenn du jetzt glaubst, dass ich dich nicht lieb habe, es ist nicht so, aber dann musst du damit selber fertig werden. So würde ich das sagen, Sabine, aber ich sage dir das nur aus meiner Intuition heraus und ich bin ja kein Erziehungsberater oder kein Psychologe. Wenn du da wirklich vehemente Schwierigkeiten mit hast, würde ich dir dringlichst raten, dich zumindest mal ein paar Stunden mit einem Psychologen zusammenzusetzen, der dir da vielleicht auch mal so ein paar Tipps gibt. Grundsätzlich ist das, finde ich, so, wie du es gerade auch wiedergegeben hast. Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin, der Elke, vielleicht noch ein paar Worte gleich redest. Ja, nehme ich gerne an. Ja. Es klingt nämlich wirklich so, als würde dieser kleine Junge dich immer und immer oder vielleicht immer mehr sogar erpressen. Also er delegiert mich, ich arbeite sehr viel und ich bin halt eben mit ihm wenig zusammen. Er geht auf eine Ganztagsschule und wenn er dann natürlich nachmittags nach Hause kommt und ich komme dann eine Stunde ungefähr später, dann möchte ich natürlich Zeit mit ihm verbringen. Und wenn ich dann natürlich sage, ich habe keine Zeit, weil ich auch mal irgendwann für mich was machen möchte, dann ist natürlich so, du hast mich nicht mehr lieb, du hast überhaupt keine Zeit für mich. Und ich glaube, dass man ein Kind unendlich lieb haben kann und trotzdem sein eigenes Leben führen kann und muss sogar. Ja. Sabine, du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Super. Alles danke. Gute. Gute Nacht. Wiederhören, gute Nacht. 1:34 schon. 30 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. 1.35 Uhr, 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema verwöhnte Kinder. Ich möchte gerne mit Eltern sprechen, die verwöhnte Kinder haben. Und unter verwöhnten Kindern kann man ja verstehen, auch böse Kinder, schwierige Kinder, problematische Kinder, Muttersöhnchen. Ich würde auch gerne reden mit Jugendlichen oder mit vielleicht auch jetzt mittlerweile Erwachsenen, die verwöhnte Kinder sind oder waren und sich in dieser Rolle gut gefühlt haben oder, wie wir es gerade auch gehört haben, die im Nachhinein sagen, das ist sehr schwierig für mich, das alles zu überwinden. Und es war ein gravierender Fehler meiner Eltern, dass sie sich damals mir gegenüber so verhalten haben. Verwöhnte Kinder. Nächste Anruferin ist Beate und Beate ist 39 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Beate. Ja. Du bist vermutlich Mutter. Ja, ich bin Mutter. Von wie vielen Kindern? Von einer Tochter. Ja, wie alt ist sie? Die ist 9 Jahre. Mhm. Die liebe ich über alles. Und, Aber? Ja, nichts, aber ich bin jetzt etwas aufgeregt. Aber du hast dich auch bei dem Thema angesprochen gefühlt. Ja. Hast du das Gefühl, dass sie sehr verwöhnt ist und eigensinnig und problematisch? Problematisch eigentlich weniger. Eigensinnig ja. Sehr selbstbewusst, dickköpfig. Mhm. Und das schätze ich und das liebe ich an ihr. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir ganz oft oder täglich uns aneinander reiben. Das immer sehr lautstark wird. Mhm. Aber sie im Endeffekt weiß sich immer in dem Gefühl wie, dass ich sie über alles liebe. Und das weiß sie auch. Und wenn es auch ganz heftig mal wird zwischen uns. Mhm. Ist es denn auch so, wie wir es gerade von den beiden Sabinen gehört haben, dass sie auch eigentlich das Regiment bei euch führt? Weil sie weiß, dass du sie so liebst? Mhm. Ja, das doch schon. Ja. Und dass sie sich eigentlich mit ihrem Willen auch stets durchsetzt? Mhm. Ja, ist schon so. Es gibt eine Ausnahme, und zwar das ist das Thema Sicherheit, weil ich bin ein sehr ängstlicher Typ und immer sehr besorgt. Und was die Sicherheit angeht, da habe ich wohl von Anfang an Grenzen gesetzt. Mhm. Und die kennt sie. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Mhm. Zum Beispiel? Ja? Was ist also heute noch so, dass wenn wir rausgehen, wir gehen Hand in Hand. Mhm. Ja, weil... Ja, der Sicherheit zuliebe über die Straße eigentlich auch so durch die Fußgängerzone. Sie ist bei mir, sie ist an der Hand. Und ihr geht immer Hand in Hand, wenn ihr auf der Straße seid? Ja, klar. Das ist aber auch ein bisschen nervig für das Kind, oder? Wie bitte? Ich finde, das ist aber auch ein bisschen nervig für das Kind. Nee. Mit 9 Jahren? Nee, empfindet sie gar nicht so, weil sie spürt genau, dass ich sie achte und respektiere. Mhm. Und Schämt sie sich? Das ist... Das schämt steht schon sich zusammen. Das kann manch einer vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Schämt sie sich denn nicht vor ihren Freundinnen? Nee. Wenn sie mit der Mama Hand in Hand immer noch... Nee. Sie weiß ja auch, dass es auch irgendwo freundschaftlich ist. Und, naja, aber immer, wenn man rausgeht. Ist das nicht wichtig? Wir haben auch eine ganz starke und enge Verbundenheit. Ja, aber weil wir alleine sind. Ist das nicht sehr übertrieben, immer mit dem Kind Hand in Hand rumzulaufen, mit dem 9-jährigen Kind? Nee, weiß ich nicht. Das magst du vielleicht so sehen oder andere, aber wir sehen das nicht so. So, ja. Und das ist eine ganz selbstbewusste. Aha, doch, aha. Ganz bestimmt. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das so rüberbringen soll. Ja, ne, ich verstehe schon. So. Nimmt sie jetzt ihren Roller mit, den sie seit kurzem neu hat, dann geht sie natürlich nicht an der Hand, ganz klar. Gibt es denn etwas, was du in diesem Verhältnis schon ein bisschen selbst auch bedenklich findest, oder... Findest du das alles so gut, wie das läuft? Ich finde das schon sehr gut. Obwohl du auch sagst, dass sie das Regiment führt und es gemacht wird, was sie will. Finde ich nicht in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, auch vielleicht nicht immer, aber überwiegend schon. Weil sie ist halt der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, aber dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber du erziehst da einen narzisstischen Menschen. Einen Menschen, der vielleicht sogar irgendwann mal sehr tyrannisch wird, weil er immer seinen Willen durchsetzen möchte. Was für eine Katastrophe, wenn das Mädel mal irgendwann auf Menschen stößt, und so wird es ja kommen, wo sie kapiert, das geht nicht so. Was wird das alles in ihr loslösen dann oder auslösen? Deswegen, ich finde immer so wichtig, wenn man, ich habe nur keine Kinder, aber das hat ja mit Kindern nichts zu tun, auch mit anderen, dass es immer so ein zumindest eine Gleichberechtigung in den Machtverhältnissen da ist oder die mal so sind und mal so sind. Mhm. Aber wenn ein Kind in dem Alter schon so viel zu sagen hat, glaube ich nicht, dass da ein richtig respektabler Mensch heraus entsteht. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Es ist ja gewissermaßen eine Gleichberechtigung da. Und ja, aber du sagst ja, dass sie ihren Willen immer durchkriegt, im Endeffekt. Meistens, ja, schon. Mhm. Meistens schon. Und sie war ja auch im Kindergarten und sie geht ja zur Schule. Mhm. Und ich finde so wichtig, dass man als Kind lernt, da blicke ich auch in meine Kindheit zurück, dass man auch lernt, zurückzustecken. Dass man auch lernt, mal zu akzeptieren, das geht einfach nicht so. Weiß ich nicht. Es gibt ja nichts Schlimmeres. Also ich hab das vielleicht oft im Leben so erfahren und gespürt. Und ich habe dadurch, ich habe mir viele Chancen vielleicht entgehen lassen. Ich wollte vieles und habe vieles begonnen und habe mich immer wieder durch andere Leute oder Familienmitglieder oder Freunde oder wie auch immer davon abbringen lassen. Und ich versuche meinem Kind ein unheimlich großes Selbstbewusstsein zu geben. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Welche Sorge ich hätte an deiner Stelle oder wenn ich das so höre von den anderen auch, dass ich da einen Egomanen heranziehe. Der nicht lernt auf andere Menschen, und das ist ja, was Menschen wiederum so wertvoll macht, auch Rücksicht zu nehmen und sich selbst auch mal zurückzunehmen. Das beeindruckt dich ja auch, wenn du mit Menschen zusammen bist, die auch mal zurücktreten können. Mhm. Das beeindruckt uns ja alle. Entschuldige mal, aber es kommt anscheinend immer wieder falsch rüber, egal ob ich jetzt mit dir drüber rede oder jemand anderem. Es ist ja gar nicht so. Es ist eine ganz spezielle und besondere Beziehung zwischen mir und meinem Kind. Mhm. Und was die anderen Beziehungen angeht, da ist schon ein soziales Verhalten da. Wie wäre es denn in deinem Fall, wenn du jetzt, hast du einen Freund zurzeit, einen Partner? Zurzeit nicht. Nein. Nicht. Wie reagiert sie denn darauf, wenn du mit einem Mann nach Hause kommst? Ja, schon recht egoistisch, natürlich, klar. Würdest du denn auch so weit gehen wie Sabine vorhin, dass du... dass letztendlich dir am wichtigsten ist, was deine Tochter sagst und du auch dann dich vielleicht sogar wieder von einem Mann trennen würdest, nur weil deine Tochter das nicht möchte? Ja, erstmal schon. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung. Ja, ich meine, man muss da, oder ich habe da eben großes Verständnis für mein Kind. Und das muss schon alles passen, wenn das nicht passt. Aber du sollst doch nicht Sklavin deines Kindes werden. Du kannst dein Kind doch genauso extrem lieben, und trotzdem eine Partnerschaft nebenher haben. Das muss sie doch lernen. So funktioniert Leben doch auch. Dass sie die Mama nicht gepachtet hat, 100%, sondern dass die Mama auch ein Recht auf ein eigenes Leben hat. Stell dir mal vor, die hat hinterher in 10 Jahren einen Freund. Was sie für Ansprüche an diesen Freund stellt, der soll genau so funktionieren, wie du auch funktioniert hast. Weil sie es nie anders gelernt hat. Ich glaube ja, dass man dem Kind... Ich glaube, dass man Kindern sogar Gutes tut, wenn man ein bisschen strenger mal ab und zu mit denen ist. Aber ich will es dir nicht einreden, du bist die Mutter. Ich sag dir nur meine Meinung dazu. Also nicht, dass ich mich hier aufdrängen will oder so. Mhm. Nee, ich höre mir ja auch ganz gerne deine Meinung dazu an. Mhm. Aber weiß ich nicht. Du bist dir da doch recht sicher, dass das okay so ist, wie das läuft. Ja, ich finde das ganz gut. Mhm. Obwohl es oft auch stressig ist und auch schwierig ist und... aber ich denke schon, dass sie so ihren Weg gehen wird. Mhm. Anders als ich das. Ich gehe auch meinen Weg. Aber ich muss noch mal was Provokantes sagen. Mhm. Du machst es ihr ja auch sehr leicht, dass sie ihren Weg gehen kann. Du ebnest ihr den Weg quasi. Ja, aber ich denke mal, nur so geht es. Ja? Also wenn ich ständig Verbote gebe und was weiß ich und Zweifel aufkommen lasse, dann kann ich auch irgendwo nicht sehr selbstbewusst sein oder so. Ich kann jetzt nur von mir aus gehen. Ja, du hast natürlich völlig recht. Aber ich glaube, was ungeheuer wichtig ist, was du sicher auch so siehst, ist, dass auch ein Kind einfach Respekt vor der Persönlichkeitssphäre auch der Mutter haben muss oder des Vaters haben muss. Mhm. Das, glaube ich, ist ein ganz elementarer Punkt in der Erziehung. Mhm. Ja, gut. Mhm. Also Beate, dann grüßen wir mal deine Kleine. Ja. Wie heißt sie denn? Christina. Christina, aha. Also die Christina guckt noch nicht Fernsehen, wahrscheinlich in so später, zu so später Stunde, nee, oder hört Gottes Radio. Die ist seit 8 im Bett. Alles Gute euch beiden. Ja, ich danke. Auf Wiederhören, also. Beate. Ja, tschüss. Tschüss. Petra, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Eine Mutter? Bitte? Eine Mutter? Nee, ein Kind. Ja. Eine verwöhnte Göre. Ja, vor allem eine Zicke, würde ich sagen. Was? Eine was? Eine Zicke. Eine Zicke? Ja. Mensch, ich höre es schon in der Stimme. Ehrlich? Mit Petra ist nicht gut Kirschen essen. Doch, ich glaube wohl. Du bist eine Zicke, weil du so verwöhnt worden bist. Ja, ich glaube wohl. Also ich bin Einzelkind. Mhm. Und denke ich, ist dann ganz klar, dass alle Aufmerksamkeit nur auf dieses eine Kind dann kommt. Mhm. Ja, aber ich bin auch Einzelkind und bin recht streng erzogen worden. Und also ist nicht ja, unbedingt. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Also bewundere ich auch immer solche Kinder. Also, aber ich denke halt auch zu den Vorrednern, zu den Eltern halt hauptsächlich, dass es wichtig ist, für die Kinder auch mal ein Nein zu hören. Mhm. Also weil gerade wenn man älter wird, also ich merke das jetzt auch erst seit ein paar Jahren, es ist halt wichtig, dass man weiß, man kann wirklich nicht immer alles haben, was man will. Hast du immer alles bekommen in deiner Kindheit und Jugend? Ja. Du warst wahrscheinlich Papas Töchterchen, oder? Genau, ja, das ist ganz extrem. Ganz extrem. Und Papa hat dir keinen Wunsch ausgeschlagen. Die kleine Prinzessin wurde überall hingetragen, wo sie hingetragen werden wollte. Ja. So war's, ne? Ja. Und die Mama ist mitgezogen dann? Ja, weil sie, ja, doch. Mhm. Und jetzt, wie macht sich, das habe ich ja gerade mit der Beate auch besprochen, wie wirkt sich dieses denn jetzt für dich aus in deinem jetzigen Leben? Ja, also was du gerade sagtest, das mit den Ansprüchen an den Partner, also das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man wahnsinnig hohe Ansprüche hat. Der Partner soll dann irgendwie, man will dann immer im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und sobald das nicht so ist, merkt man, also wird man unzufrieden. Und also ich zick dann rum zum Beispiel. Mhm. Und so materiell ist das also von meinen Eltern aus gewesen. Nicht so das, also da habe ich halt immer alles gekriegt. Mhm. Mehr oder weniger. Also ich habe halt wirklich sehr wenig Nein gehört. Und dann heißt das sofort, auch wenn man durch die Stadt geht, so, ach, das gefällt mir, aber ja, dann kauf dir doch. Mhm. Und das ist halt einfach nicht schön. Mhm. Es ist einfach schöner zu hören, so, oh, das würde ich gerne haben. Mhm. Und dann zu wissen, na, vielleicht kriege ich es vielleicht nicht. Also dieses diese Spannung ist halt irgendwie nicht da, ne? Weil man kann sowieso alles kriegen. Klar. Würdest du sagen, dass so diese Verhaltensweise, gerade was du bezogen gesagt hast auf Beziehungen oder Partnerschaften, dass dir das so manch eine interessante Geschichte vielleicht kaputt gemacht hat? Alle. Alle? Alle. Also das ist halt auch so mein Hauptproblem, würde ich sagen, dass ich halt irgendwie das mit den Beziehungen überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Weil alles soll sich um dich drehen, ne? Du bist der Inhalt, der Mittelpunkt des Kosmos. Ja, vielleicht nicht so ganz extrem, aber auf jeden Fall so dahingehend, dass halt das mit den Partnern irgendwie immer nicht klappt. Mhm. Und dass ich da halt auch meinen Eltern vielleicht diesen Vorwurf mache, weil ich von der Liebe her vielleicht eben nicht das gekriegt habe, was ich hätte kriegen sollen. Mhm. Oder was irgendwie nicht im normalen Rahmen ist. Weil ich denke, aber die Eltern argumentieren ja eben so, das haben wir ja gerade auch gehört, ach, wir lieben sie so sehr. Ja, das hat mich so aufgeregt. Mhm. Aber das haben deine Eltern wahrscheinlich auch gedacht, ne? Oder gesagt. Wir lieben sie so sehr, dass wir alles für sie tun. Ja, aber das Gefühl habe ich halt einfach nicht. Mhm. Also man hat zwar vielleicht dann so materiell das Gefühl, aber nicht wirklich von der Liebe her. Hast du also auch so für dich das Gefühl, dass du so eigentlich durch diese Erziehung zu einem eigentlich knallharten Egoisten geworden bist? Teilweise. Mhm. Also ich, was halt so ist, was ich geändert hat, ich teile halt wahnsinnig gern. Ich bin halt nicht so, dass ich sage, so, ich will jetzt alles nur für mich haben und ich gebe nicht gerne ab und das war früher anders. Und ich denke halt, dass wenn man älter wird, halt dann auch gerade sieht, dass es okay war, wenn die Mutter zum Beispiel auch einen Partner hat, der mir jetzt als Kind überhaupt nicht passt. Also das fand ich halt sehr heftig, dass die Sabine sich von ihrem 9-jährigen Sohn sagen lässt, so, der gefällt mir nicht, Mama, da kriege ich Bauchweh. Also dass sie da wirklich dann heftig, ja, wirklich. Ja, aber die andere Sabine würde ja fast genauso reagieren, ne, wenn ihre Tochter das sagt. Ja. Nun bist du erst 22 Jahre und da muss ich dir das Kompliment machen. Das ist, ich finde es schon erstaunlich, dass du doch jetzt schon so viel Eigenreflexion zustande gekriegt hast. Ja, nicht ganz alleine. Also ich habe mich halt in eine psychologische Beratung gegeben vor ein paar Jahren. Mhm. Und dadurch fiel mir das dann auch auf, dass ich vielleicht so diese wirkliche Mutterliebe nicht habe. Mhm. Also vorhin sagte auch jemand, mein Sohn geht mir über alles, ich bin immer deine Mutter. Also die erste Anruferin sagte das, glaube ich. Und dass ich halt sowas, also das rührt mich halt wahnsinnig, weil ich das halt von meiner Mutter nicht unbedingt so, also ich glaube es einfach nicht. Mhm. Also kann auch sein, dass ich da jetzt zu eingeschränkt denke. Also man hat ja allen Willen gelassen, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, geliebt worden zu sein. Ja, aber nicht wirklich. Und dann gab es halt auch mal einen Punkt, wo ich dann halt wirklich dachte, okay, da hätte meine Mutter überhaupt nicht mehr an mich gedacht. Mhm. Da hätte sie nur ihr Ding durchgezogen und es wäre ihr egal gewesen. Das tut halt ziemlich weh. Mhm. Wie kam es denn überhaupt damals, auch das ist ja ein Schritt, wenn man als sehr junger Mensch eigenständig sagt, ich gehe jetzt in eine Psychotherapie oder zu einem Psychologen. Wie kam das denn, dass du dich dazu entschlossen hast? Ja, wegen der Beziehung, weil die halt nie geklappt haben. Mhm. Und weil ich da immer Probleme mit hatte. Ja, auch nicht nur auf Partnerebene, sondern auch mit Freunden. Könnte es sein, dass es jetzt irgendwann bei dir völlig umkippt und du vielleicht, wenn du in einigen Jahren, 10 Jahren selbst Kinder hast, dass du eine sehr strenge Mutter werden wirst? Weiß ich nicht. Also hat man ja oft so, ne, dass Leute, die aus extrem liberalen Ecken kommen, dann plötzlich umkippen und stockkonservativ werden. Oder, obwohl ich das halt auch nicht liberal nennen würde. Ne? Also ich würde das eher so eine... Ja, Gleichgültigkeit. Das ist fair. Das ist halt, das ist so einfach. Das ist bequem. Redest du mit deinen Eltern darüber heute? Nee. Warum? Also ich habe meinem Vater mal versucht zu sagen, zum Beispiel bei Geldsachen, ich will jetzt kein Geld von euch, nicht noch zusätzlich. Und ich kriege es halt trotzdem. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ich sag nein und wenn ich was brauche, dann würde ich kommen. Und dann sagt er, ja, aber du kommst nie. Und dann sage ich, ich habe keine Gelegenheit. Du gibst mir nicht die Möglichkeit zu kommen. Und das blockt er dann ab. Er sagt dann, ja, ist gut und ist egal jetzt. Und also man kann mit ihm halt sehr schlecht nur reden. Was machst du für einen Beruf? Ich studiere. Du studierst, dachte ich mir doch. Und kriegst dann auch von den Eltern Geld im Moment noch. Wie viel im Monat? 400 Mark. Also 500, aber von 400 Mark lebe ich eigentlich nur. Ja. Und die zahlen halt die Miete. Die zahlen die Miete und 400 Mark. Ja gut, das ist nicht so ganz viel. Ich dachte, das ist normal. Also das ist halt der Punkt. Das ist schon normal. Mhm. Aber es ist halt irgendwo, weiß ich halt auch, deswegen bin ich vielleicht auch sehr faul und teilweise auch unselbstständig. Ne? Vielleicht wäre es für dich einfach ein besseres Gefühl, wenn du diese 400 Mark ausschlagen würdest und dir einen kleinen Job suchst irgendwo. Mache ich. Also ich arbeite auch zwischendurch. Mhm. Wo meine Mutter dann halt auch sagt, so studier lieber, mach dein Studium fertig, anstatt zu arbeiten. Mhm. Was ich auch gut finde. Eigentlich, aber sie sollte da konsequenter sein und meinem Vater mehr Kontra geben. Ja, letztendlich aber ist das völlig egal, was die da denken und tun. Du bist entscheidend. Wenn du für dich die Entscheidung triffst, ich lehne dieses Geld ab und dafür arbeite ich und dann dauert das Studium halt 2 Semester länger, ist ja auch wurscht, wenn du es dir selbst finanzierst, glaube ich, dass du für dich ein besseres Gefühl letztendlich davon und von dem Leben hast, Petra. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Deswegen möchte ich eigentlich auch nicht mehr so gerne studieren, weil ich halt, also mich... wie man so sagt, kotzt das tierisch an, dass ich halt überhaupt kein eigenes Geld habe, dass ich so von meinen Eltern abhängig bin. Wie auch immer, mach dein eigenes Ding. Das ist die beste Selbsttherapie überhaupt. Ja. Egal, vielleicht kannst du später nochmal studieren, wenn du dann Lust hast und Interesse daran. Ja, die Sache ist auf jeden Fall halt das mit den Beziehungen. Ne? Das ist halt sowas, wo man dann sagt, ich habe halt diesen Rückhalt von meinen Eltern, von der Liebe dann vielleicht auch nicht, dass sobald dann ein Partner auftaucht, ich mich dann da reinhängen will. Also, das ist ein gutes Beispiel, wie es enden kann oder welche Konsequenzen das mit sich führt dann für spätere Leben. Deswegen würde ich denen echt gerne sagen, sagt nein, wenn es euch nicht passt zu euren Kindern. Das kann denen nur helfen, auch wenn es am Anfang vielleicht schwer ist. Und trotzdem kann man die Kinder lieben, auch wenn man nein sagt. Alles Gute, Petra. Ja. Und zieh's durch. Dir auch für die Sendung. Dankeschön, okay. Tschüss. Na, so zickig war sie ja nun nicht. Also ich fand sie ja eigentlich ganz nett sogar. Wolfram. Ja, hallo Domian. 23 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, du bist auch wahrscheinlich kein Vater, noch nicht, ne, oder? Nicht direkt, nein. Was heißt nicht direkt? Indirekt Vater? Stellenweise, ja. Vaterrolle, ich arbeite im Kinderheim. Ach so. Ja. Und hast es da mit verwöhnten Kindern zu tun? Oder? Kommt drauf an, in welchen Beziehungen. Also in puncto Finanzen, würde ich sagen, werden unsere Kinder schon relativ verwöhnt. Ja. Was heißt in puncto Finanzen? Das heißt, dass sie relativ viel Geld so zur eigenen Verfügung haben, was man eigentlich nicht annehmen sollte. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie, die Kinder so, kriegen das Geld in die Hand, oder wie? Stellenweise. Also die kriegen relativ viel Taschengeld. Also sag mal genau, wo du arbeitest, was das ist. Das ist ein Kinderheim in einer stationären Außenwohngruppe. Mhm. Ja, läuft unter dem Begriff Jugendhilfeeinrichtung. Mhm, ja. Ja, und da haben wir halt 6 bis 9 Kinder zu betreuen. Im Alter von? Von 11 bis 17. Mhm. Ja. Und die kriegen erstmal ganz gut Taschengeld und Kohle? die kriegen relativ viel Taschengeld. Wie viel denn? Also das staffelt sich dann nach dem Alter. Mhm. Sagen wir mal 13 Jahre, wie viel bekommen die im Monat? 13 Jahre bekommen, jetzt haben wir keinen 13-Jährigen. Aber 14, ist egal. Ja, 14 bekommen 75 Mark im Monat. Mhm. Ist ja? Schon ganz schön gut, nur reines Taschengeld, ja. Ja, zur freien Verfügung, also ich muss behalten und wöchentlich auszahlen, ja, aber ist schon relativ viel, denke ich. Mhm. Ja, finde ich auch, ja. Da kommt dann noch 83 Mark Kleidergeld im Monat dazu. Mhm. Und davon müssen Sie sich dann aber auch alles selbst kaufen. Die Klamotten halt, ja. Ja. Mhm. Wobei ich dann auch denke, das ist relativ viel, weil die sich das halt auch zusammensparen können. Mhm. Ja, und dann kaufen sie sich halt Klamotten, also Schuhe für 120 Mark, Hosen für 120 Mark. Mhm. Und so wie die ihren Weg gehen werden, werden sie dazu während der Ausbildung beziehungsweise nach der Ausbildung einfach nicht in der Lage sein. Und da werden einfach ganz andere Prioritäten gesetzt dann auch. Ja. Also deine Kritik, obwohl du dort arbeitest und mit in dem Apparat bist, du sagst, die Jugendlichen kriegen eigentlich von unserem Heim zu viel Taschengeld, zu viel materielle Zuwendungen. Also nicht von unserem Heim, das muss ich dazu sagen. Das ist der Satz vom Jugendamt. Nee, der Satz vom Jugendamt, natürlich, ja, so meine ich es auch. Ja, ja. Mhm. Also du meinst, das kritisierst du? Das kritisiere ich und zwar aus dem Grund, wir sind drei Erzieher auf der Gruppe, müssen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr abdecken. Ja. Mhm. Die Problematiken von unseren Kindern gehen stark auseinander und brauchen eigentlich eine wesentlich intensivere Betreuung noch. Mhm. Ja. Und das können wir nicht leisten. Das heißt, dir wäre lieber, man würde das Geld in gewisser Weise einsparen und dafür lieber einen Mitarbeiter noch einstellen. Ja, absolut. Also ist natürlich in dem Rahmen nicht möglich, aber wenn man das hochrechnet, ja, dann würde das auf jeden Fall mehr Stellen schaffen. Was meinst du denn, du hast es gerade so angedeutet, sag es noch ein bisschen klarer, welche Folgewirkung das auf diese Jugendlichen hat, wenn sie mehrere Jahre vom Heim, vom Jugendamt so viel Taschengeld bekommen und dann rauskommen allein in die Freiheit, was heißt Freiheit, also ins eigenständige Leben. Ja. Was meinst du, welche Folgewirkungen das hat? Ja, die Folgewirkung wird haben, dass sie diesen Standard ja einfach nicht halten können. Mhm. Hast du solche Erfahrungen schon beobachten können von ehemaligen Leuten, die bei euch waren? Habe ich schon beobachten können, ja. Und was bedeutet das dann wiederum, wenn die den Standard nicht halten können? Dass die unter Umständen auch auf die schiefe Bahn geraten können, ja, weil... Um einfach Kohle wieder zu machen, ne? Mal die sozialen Probleme halt einfach so gravierend sind, dass da einfach nur ganz schwer Unterschiede gemacht werden können zwischen, ich sage jetzt mal, Gut und Böse, ja, oder Recht und Unrecht. Und oft auch so die Mentalität da ist, was ich will, das nehme ich mir. Mhm. Ja? Und man da halt auch nur ganz schlecht rankommt. Ja? Mhm. Und wenn sie so schon im Prinzip rangeführt werden, sehe ich da wirklich schwarz, wenn die dann später von Sozialhilfe leben müssen. Mhm. Ist natürlich schon ein harter Vorwurf, ne? Dass letztendlich die Gesetze unter Umständen dafür verantwortlich sind, dass dann Jugendliche auf die schiefe Bahn kommen, ins Drogenmilieu abrutschen, in die Prostitution und so weiter. Moment, das ist jetzt nicht so vorprogrammiert, ja? Nein, aber es kann so sein, so hast du es ja gerade gesagt, ne? Es könnte unter Umständen, wenn sich verschiedene Faktoren dann bedingen, ja, könnte es, denke ich, schon so sein. Also du würdest plädieren für eine doch ja drastische oder zumindest teilweise Kürzung dieser Taschengelder? Ja, also es soll nicht so sein, dass die sich ganz arg zurückgesetzt fühlen zu den Nicht-Heimkindern, ja. Dass da diese sozialen Unterschiede nicht noch größer werden, ja. Aber ich denke einfach, da wird das Geld schlecht verteilt, meiner Meinung nach. Verstehe. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Materielle und das Geld geredet. Vielleicht noch einen Satz, unsere Sendung geht gleich zu Ende. Ja. Werden Sie denn so von euch auch verwöhnt oder führt ihr ihnen schon Grenzen vor? Ja, natürlich. Also ich denke, das ist auch so ein Statement, das ich abgeben möchte zu den ganzen Vorrednern. Ja, ich denke, man soll Kindern wirklich die allergrößte Liebe geben, die man hat, aber auch gleichzeitig Grenzen setzen. Mhm. Und das eine schließt das andere absolut nicht aus. Mhm. Und so versucht ihr dann halt eure Kinder auch zu behandeln, zu erziehen, zu betreuen. Ja, natürlich, klar. Okay, Wolfram, danke für den Anruf. Alles klar, danke. Alles Gute, wiederhören. Ja, danke, tschüss. In der Technik heute Kerstin Klinger. Und morgen sind wir wieder da mit einer offenen Talk-Radio-Show um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Morgen könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Immer ab 0 Uhr sind unsere Leitungen schon geschaltet. Habt ihr die beste Chance durchzukommen. Ich wünsche eine gute Nacht und sag ciao und bye bye bis morgen. Bei Uhr, Sie hören Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Zunächst kurz das Wetter in Deutschland. In der Nacht in Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg bedeckt und regnerisch, sonst kaum noch Regen. Am Freitag im Südosten noch etwas Regen, sonst nach Nebelauflösung teils heiter, teils wolkig. Höchstwerte zwischen 14 Grad im Vogtland